Oh Mann, ist das deprimierend, oder? Wieder zu Hause zu sein, wa? Ja. So ist doch nicht schlecht, die Hütte. Ja, geht so. Was heißt denn geht so? Naja, ich finde ja ganze Häuser besser. Großartig, großartig. Wie alt bist du denn? Achtung, rhetorische Fragestellung. Wie alt? Ich weiß genau, wie ich... Meinst du aber 5 vor 12 mit Pippi machen, Zähneputzen ab ins Bett? Genau, Zähneputzen. Aber das dauert eine halbe Stunde und wir haben jetzt gerade 6 nach 12. Wo pennen wir denn hier überhaupt? Hast du noch die Sofakissen? Du wirst es nicht glauben. Sofakissen? Auf Sofakissen habe ich ja noch nie gepennt. Aber für die höchste Zeit, oder? Na, ich weiß ja nicht, wenn du bequem bist. Ja, sind sie. Eher so formlos. Ich leg mich schon mal hin, ich fall sonst um. Okay. Bis irgendwann dann. Tschüss. Bitte. Das soll die wahr sein. Das ist ein... Reise nach Berlin oder sowas. Das kann wohl die wahr sein. Hey, Jungs. Was machst du denn da? Ich komme hier mit den Kissen nicht klar. Ich weiß nicht, wie ich die anordnen soll. Total überfordert? Hast du schon geschlafen? Na eben nicht. Ja, aber du kannst ja kaum noch die Augenlider hochhalten. Da mache ich ja eine halbe Weltreise nach Berlin und dann nicht mal so vernünftig ins Bett. Ich fall doch immer runter, natürlich. Ich bin doch müde. Und deine Augen switchen immer so orientierungslos weg. Ich kriegst dich ja nicht gebacken mit die Kissen. Ja, du übermüdet, der junge Mann. Ich kann nicht schlafen. Siehst du, David ohne ich. Was soll denn das jetzt hier? Du bist überhaupt nicht richtig müde, verdammte Scheiße. Dann möchte ich dich mal müde. Machst hier eine Weltreise und was ist? Ich frage mich, warum ihr hier so Krach machen müsst. Und jetzt kannst du dich einpennen. Ich habe ganz grundsätzlich Probleme damit, irgendwie vormittags um 12 einzuschlafen. Dann geh mal schön ins Wohnzimmer, machst du da irgendwie die Schrankwandbar auf und nimmst einen ordentlichen Hieb Eierlikör, dann kannst du schön schlafen. Eierlikör? Ja. Eierlikör, da nimmt man nordischen Clan. Einen klaren? Dir würde ich wirklich mal eine Weltreise empfehlen. Da trinkt man nämlich am besten Johnny Walker. Das hab ich da nur so gesagt. Sag mal, da seid ihr doch echt ein Herz und eine Seele, oder? Wieso? So ein Ditte. Naja, weil ich so den Eindruck habe, dass eure Gedanken gewissermaßen um Weltreisen und Johnny Walker kreisen. Na und? Warum kreisen denn deine Gedanken? Wisst ihr, was Fuji ist? Futschi-Inseln kenne ich. Futschis kann man auf einer Weltreise aber auch als Getränk genießen. Das ist Cola mit Goldbrand. Weißt du, was Goldbrand ist? Richtig. Goldbrand, keine Ahnung, kenne ich. Goldbrand ist ein Weinbrand. Und zwar ein ganz spezifischer. Also jetzt ein spezifischer. Habe ich schon als kleiner Junge getrunken. So ein Zonenweinbrand quasi. Naja, in der westalliierten Zone hatten wir Johnny Walker. Aber man kann auch sagen, ein regional durchaus beliebtes Getränk hier. Ostzonal. Ja? In diesen Dingen scheint es ja echt so eine Ostzonenverbundenheit zu geben. So sieht's aus. Wobei ich ja in anderen Bereichen feststellen musste, dass Berliner unter sich, also jetzt Ost und West, sich ähnlicher sind als, sagen wir mal, Ost-Berliner und Mecklenburg-Vorpommeraner. Ehrlich? Mag ja sein, aber in puncto Goldbrand sind wir eh ein Volk, sag ich da mal. Bist du denn manchmal, hast du denn auch manchmal so totalen Heißhunger nach Futschi? So sieht's aus. Jetzt auch gerade? Jetzt nicht, aber wie gesagt, klar wäre jetzt ganz gut. Hast du einen Schnaps zu Bernd? Nee, Schnaps habe ich gar nicht. Du hast Eierlikör, da aber keinen Schnaps? Das Leben ist hart. Wohl die wahr sein. Das ist Berlin. Kein Schnaps hier. Beziehungsweise jetzt substantivischer formuliert, die Härte des Lebens. Du merkst den ganzen Keller voll. Auch gleich wieder ein schöner Genitiv untergebracht. Das bringt immer Punkte hier in Berlin, Berlin. Was hat denn das mit Berlin zu tun, dass du keinen Schnaps im Haus hast? Wie hoch würdest du denn die Berliner Schulden ansetzen? Berliner Schulden? Keine Ahnung. Nee? Viel. Ja, denn? Hast du ja kein Gefühl dafür, wie stark jetzt hier deine Hauptstadt? Wieso meine Hauptstadt? Wir wollen uns mal nichts vormachen. Ist auch deine Hauptstadt, Bernd. Deine Hauptstadt, wie stark die verschuldet ist? Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Nee? Na, wobei, in den letzten Jahren, da haben sie immer viel Geld gebraucht, glaube ich, weil jetzt hier die Regierung ist. In den letzten Jahren wird immer schlimmer. Verstehe, die wollen ja auch hier bleiben. Kostet alles Geld. Du kannst dir vorstellen, dass ich jetzt, wissen Sie, als eingefleischter Berliner natürlich mich nachts wälze. Aber wie viel Schulden hat denn die Hauptstadt jetzt genau? Sagen wir mal 35 Milliarden. Euro oder D-Mark. Und aber wie viel Berliner gibt's denn eigentlich? 3 Millionen. Ach so, genau, wenn man da teilt, dann weiß man, wie viel Schulden jeder einzieht. Genau, habt ihr hier mal einen Taschenrechner, dann können wir das mal ausrechnen. Junge, hast du einen Taschenrechner? Nee. Scheiße, hätte ich ja zu ja nicht gewusst. Relativ leicht. 35 Milliarden sind ja 35.000 Millionen. Stimmt. Durch 3? Durch 3, 35.000 durch 3 sind 12 ungefähr. Ja. Ja. Ja. Jeder hat jetzt 12. Hast du 12.000 plus? Wer denn? Icke? Ja, ich ja wohl nicht. Nee. Siehst du, aber ich hab 12.000 Miese. Echt jetzt? Ich somit auch. Und ich kenne ja ganz viele Leute. Jetzt kenne ich, wenn ich 8 Leute kenne, dann sind es quasi schon wieder 100.000 Mark. Ja, da wundert mich stimmt nicht, dass du dir keinen Schnaps leisten kannst. Wie sieht das aus? Oh, da anständige Pilsette hast du wohl da, ach, stimmt, oder? Ein Bier wäre jetzt auch nicht schlecht. Tut mir leid. Du hast nicht mal ein Bier im Haus? Nee. Aber du kriegst doch selber schon mal ein Bier. Da ich runter ins Halligalli. Die Kneipe hier unten. Kostet 2,30. Ich geh doch jetzt nicht nochmal runter und kauf mir ein Bier für 2,30. Wieso? 2,30 ist doch extrem günstig für ein Bier. Wenn du mal billig Bier trinken willst, fährst du nach Berlin. Na, das ist so los, dann spricht sich das noch rum und wir haben bald die ganzen Baden-Württemberger, Pfälzer, Bayern und so weiter hier. Was machst du denn da? Ich durchsuche die Räumlichkeiten nach Bier. Die ganze Wohnung? Wenn nötig, die ganze Wohnung. Na, also, na, sag mal. Sollt ihr mal auf den Kopf was zusagen? Na, sag mal. Ostler. Sag mal, lass ich mir doch wohl nicht zweimal sagen. Ich gehe, bis später. Genau, richtig. Ja, bis später. Du musst aber nie denken, dass du bei mir pennen kannst oder sowas. Wieso denn jetzt auf einmal? Weil hier ist ja auch so ein totaler Hotelbettenleerstand. Stimmt. Meinst du, ich soll in ein Hotel gehen? Genau. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und dann musst du aber bereit sein, so ein bisschen wie Love Parade-mäßig, dass du wenigstens für deinen Kurzbesuch 800 Mark hier lässt. Wie soll ich denn hier auf einmal 800 Mark bezahlen? 400 Euro, das ist weniger.